dann ich mal aus und trete mal an, dass wir fortkommen. Na los, antreten, mach mal, ja, ja. Antreten, hierher. Na, wo ist denn wieder der Müllerbüttli? Ja, kann ich laufen, Hartmann. Der ist schon geschlossen. Na, fühl dich nicht kalt aus, denn tu dich mal hier vorne her. Nee, Hartmann, ich bleibe hinten. Bei mir ist ein Mädchen geblockt. Na, Robert, da kommst du hierher. So, du riechst halt. Zieh dir mal den Bauch und eure großen Riesen ein bisschen ein. Seid ihr fertig? Na, da steht dir mal ein bisschen Stille. Also, nimm jetzt die Musikanten blasen. Da kommt die Fahne und der König und der das Linke präsentiert. Also los, na, los, los. Ach so, also los, Musik, 1, 2, 3, 4. Die Majestät und der König lebe hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Jetzt machen wir mal rechts um. Na, andersrum, andersrum. Na, aber Hauptmann, der heute doch erst rechts rum zu stoppieren. Ja, das ist doch ganz egal. Aber ist doch alleine, wo wir nachmarschieren. Wir haben doch bloß die eine Straße. Ja, das geht eigentlich nur rum. So, siehste. Achtung, Bataillon. Ach nee, erste Mal das Linke auf der Achse. So, jetzt, Bataillon. Hopp, also Achtung, Musik. 1, 2, 3, 4. Thank you.